Ten lane on top of you. Na posmech ona zapnę. In meiner unsichtbaren Eismaschine, in einem unsichtbaren offenen Kamin, sie segnen mir im Flugzeug und später schlafen wir in meinem roten Flugzeugbett. Oh, oder warum und nein, mit dem Technik-Praktikum. Ein modulares Haus mit Garten und ein modulares Herd von Gaggenau. Von A nach B, von A nach B, von A nach B. Ja, dieser Koffer war manchmal unbeaufsichtigt. Ja, andere hatten Zugang dazu. Ja, ich wurde gebeten, Geschenke mitzunehmen. Ja, es sind elektrische Geräte im Koffer. Ja, viele Batterien. Nein, mir gehört nicht alles. Escalator. Moving operator.